Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Itipiso bhagava arahaṃ samma sambuddho Vinja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manussanam buddho bhagava svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang veditabbo vinyui Supatipanno bhagavato savakasango ujupatipanno bhagavato savakasango nyayavatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yadidam chattari purisa yugani artha purisa pungala Ese bhagavato savakasango Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo Anuttaram punyakhetam lokasa Tievam buddhaṃ sarantanaṃ dhammaṃ saṅghaṃ ca bhikkhavo Bhayam va chambitattam va lomahamso nahi satīti So, gestern haben wir angefangen über erste von den 10 Paramis, die in der Theravada-Tradition als die Buddha-Karaka-Dhammas, als die Sachen, die einem zu Buddha machen, gesprochen. Wir haben auch betont, dass die 10 Paramis als Buddha Karaka Dhammas, als die Sachen, die einem zu Buddha machen, soll man allmählich lernen als eine Ganze. Genauso wie wenn man sich Mühe gibt, in Dhamma richtig zu lernen, allmählich Sila, Samadhi und Panya schmelzen in eine Ganze. Man wird dann weniger und weniger unterscheiden, weil sie in dem die drei sind, eigentlich Inhalt der Befreiung. Je mehr man sich Befreiung nähert, desto mehr werden sie erfahren als ein Geschmack. Genauso ist es mit den Paramis. Je näher man sich dem Zustand von einem Buddha nähert, desto mehr werden sie als ein Geschmack von Befreiung von Buddha, von Allwissenheit nähern. Und wir wissen, dass diese Dana Parami besonders wichtig ist, indem es die Grundlage und auch im gewissen Sinne das Ende von allen Paramis. Es ist die Grundlage, weil es die leichteste von allen Paramis ist. Deswegen fängt man da. Und es ist auch das Ende, in dem, wenn diese Parami dann zur Vollkommenheit wird, die anderen Paramis werden auch zur Vollkommenheit. Das wird dann in den Jatakas, der letzte Jataka, wo die Eigenschaften von einem Buddha dann zur Reife, allmählich zur Reife kommen, in der Vesantara Jataka. Das ist die letzte Jataka. Der Buddha, bevor er in Tushita Himmel geboren wird, das ist seine letzte Existenz, bevor er Gautama Buddha, als Gautama Buddha hier bei uns auf dieser Erde geboren ist, war er Prinz Vesantara, der zwecks Allwissen alles aufgegeben hat. Und er konnte das eben machen, das ist die wichtige Lehre von Jatakas, die wir immer in Geiste halten müssen. Er konnte das machen, indem er das schon früher unzählige Male gemacht hat. Er hat sich in Dana geübt und hat versucht, alle Hindernisse zu Dana zu beseitigen. Dann es ist ihm dann erfolgreich gelungen, als er dann Prinz Vesantara war. Dann hat er alle Hindernisse zu Dana beseitigt und hat er sich dann an Zustand von Allwissenheit angepasst. Was ist Zustand von Allwissenheit in Bezug zu Dana? Das wird in weiterentwickelt, besonders in den Pragya Paramita Sutras. Das ist Zustand, in dem man nicht mehr, obwohl man alles gibt, nicht mehr, und obwohl man genau weiß, mit Weisheit, was er gibt, wie er gibt, wem er gibt und wozu er gibt, er nimmt nicht wahr einen wahren Geber, er nimmt nicht wahr einen wahren Empfänger und er nimmt auch nicht wahr eine wahre Sache, die zu geben ist. Das heißt, er hat sich angepasst an den wahren Zustand aller Dinge, an die Leerheit oder an die Soheit von allen Phänomenen. Das muss man richtig verstehen, sonst die Jataka-Geschichten haben keinen Sinn, indem man ohne diesem Verständnis dann studiert die Jatakas, die werden dann keinen Sinn haben, warum der Hase wirft sich in Feuer, Er wird sich in Feuer, indem er dann über diese Allwissen Zustand von Buddha meditiert und er sieht keinen Unterschied zwischen keine wesentliche Unterschied zwischen seiner Aspiration, zwischen seinem Entschluss und zwischen dem Zustand von Buddha. Das wird dann in den Jatakas-Geschichten erklärt. So praktiziert der Bodhisattva Dana Parami, indem er die Hindernisse zu Dana beseitigt. Er beseitigt auch die Hindernisse zu Allwissen. Was sind die Hindernisse zu Dana? Die werden auch in Charyapitaka-Kommentar erklärt. Die Hindernisse sind, wenn ein Yachaka, wie heißt nun Yachaka? Ein, der um etwas bittet, der Bettler, ist noch ein besseres Wort als Bettler. Wir sind Bettler. Jemand, der um etwas bittet, ist ein Bittsteller. Bedürftiger. Bedürftiger, okay. Ist sehr gut. Na prima, Bedürftige ist gut. Wenn ein Bedürftige da ist, wenn man sich zögert zu geben, das ist dann Hindernis zu geben. Der Bodhisattva ihn überwindet und er kann das nur so machen, indem er sich an die wahre Natur der Dinge anpasst. Anpasst, wie wir gesagt haben, in wahren Natur der Dinge gibt es diese Gegensätze nicht mehr. Und alles findet seinen Platz, indem es sich an diesen Zustand anpasst. Jeder in der Tat bekommt, je nach seiner Möglichkeit zu empfangen. Er bekommt alles, wenn er alles aufgibt. Das ist mehrmals dann in die Lehre von Jatakas erklärt. Nehmen wir, indem er dann sich in diesen Tugenden übt, er wird von den Kräften von den heilsamen Kräften beschützt, indem er sich mit diesen Kräften identifiziert. Und wie wir schon gesagt haben, die Paramis, es gibt weltliche Paramis und es gibt überweltliche Paramis. Wenn er die weltliche Paramis übt, dann gibt es einen Geber, dann gibt es einen Empfänger, dann gibt es das Ding, was zu geben ist. Und nach den Gesetzen von bedingten Entstehung, man wird dann je nach den Umständen bekommen können, je nach seiner Karma. Aber dann in diesem Zustand lebt er immer in den Gegensätzen, die mit der Auffassung von einem wahren Geber, von einem wahren Empfänger und von einer wahren Sache zu geben, verbunden sind. Dann lebt man immer in diesen. Dualistischen Weltanschauung. Damit man das transzendiert, dann muss man die Dana und Sila, was wir erklären werden, die sind die Grundlagen von allen Verdienst, die wir üben, die müssen dann mit Nekama, mit Entsagung oder mit Entsagung und mit Weisheit verbunden werden. Und nur dann bringen sie die maximale Früchte. Weltliche Dana, weltliche Sila bringt nur Früchte im Rahmen von Samsara. Das wird in der Lehre von Jataka sehr, sehr klar gezeigt. Und besonders wird betont, indem man lernt, alles zu geben, man bekommt alles. Auch im Sinne von Übung von weltlichen Tugenden, auch im Sinne von Übung von überweltlichen Tugenden. Die sind, wie wir gestern schon erklärt haben, die schmelzen zusammen. Indem man Weisheit übt, auch wegen großem Mitleid, auch als Weisheit über die Heilmittel. Deswegen der Bodhisattva, indem er die Paramis übt, er wird immer, immer intelligenter, immer kräftiger, immer, immer mehr wunderbare weltliche Eigenschaften, die sich alle Menschen, dann nach denen alle Menschen sehnen. Aber er erwirbt sie auch zusammen mit Verständnis von Allwissenheit. Zu illustrieren, nehmen wir vielleicht ein paar Jatakas. Es sind sehr gute Geschichten. Die kann man immer hören und immer was lernen. So wie mit der Bibel. Man ist sehr, sind schöne Geschichten für die Kinder. Alle Kinder freuen sich und können viel lernen, wenn sie das lesen. Wenn jemand Weisheit hat, sieht man wieder was anderes. Wenn jemand große Weisheit hat, sieht man wieder was anderes. Genauso mit den Jatakas. Es sind sehr schöne Geschichten. Geschichten für die Kinder, auch für diejenigen, die sich um Weisheit bemühen, auch für diejenigen, die schon Weisheit haben und auch diejenigen, die schon vollkommen in Weisheit sind. Sie werden die Jatakas dann benutzen, so wie Buddha. Und die anderen zu lenken für wahre Natur der Phänomene in der Welt. Die Jatakas, Buddha hat immer erzählt, damit er die Augen von den Menschen und von den Wesen öffnet, damit sie Gesetz von Karma verstehen, damit sie Gesetz von Ursache und Wirkung verstehen, damit sie verstehen, dass alles, was passiert und kann nichts anderes, nicht anderes sein, ist nur Ursache und Wirkung und nur Gesetz von Karma, der nur eben der allwissende Buddha vollkommen verstehen kann, indem er diese 10 Paramis auch zur Vollkommenheit gebracht hat. Deswegen, er kann in sich selbst und auch in den anderen alle Details von Details oder Details, was ist besser? Details. Details. Alle Details von dem Gesetz von Karma kann nur der Buddha sehen. Die Schüler kennen es nicht. Kann das in die Jatakas übersetzt ins Deutsche? Ja, ja, ich benutze eben diese deutsche Übersetzung aus der Bibliothek. Der Übersetzer heißt Julius Ditwa. Und es wurde schon in den 20er Jahren übersetzt. Na gut, wir kommen zurück zu unserem Thema Jatakas. Und wie werden die überweltliche und weltliche Tugenden verschmolzen in ein Ganze? Nehmen wir, na, wir wollen nicht die ganze Zeit die Geschichten erzählen, nehmen wir 2 oder 3. Welche ist interessant? Die Charyapitaka erwähnt als sehr wichtig diese Sankha Brahmana, Sankha Jataka. Dann erzählen wir jetzt. Sehr schöne Geschichte. Ich bin schon gespannt, ob ich das erzählen kann. Also, der Sankha war ein Brahmana, jeder weiß, was ein Brahmana ist, indem man sich mit Buddhismus studiert, im Buddhismus beschäftigt. Man sollte auch ein bisschen wissen über Indien. In Indien wird meistens übersetzt Brahmana als Kaste von den Priestern, aber es ist nicht so, es ist gar nicht eine gute Übersetzung. Die Brahmana sind nicht Priester. Die Brahmana sind diejenigen, die Brahmana kann auch alles Mögliche machen. Der muss nicht unbedingt nur ein Priester werden. Die Brahmanas sind eigentlich Brahmanas kann man nicht in andere Sprache übersetzen, muss man indische Gesellschaft kennen, damit man weiß, was ein Brahmana ist. Die Tatsache ist, dass die Brahmana sind diejenigen, die sich mit traditionell mit Gelehrsamkeit beschäftigen. Aber sie können auch dann Berater von den Königen sein. Die können auch, wie wir in Mahabharata sehen, die können auch Meister von Kriegerkunst sein, denn die Lehre von Kriegerkunst, die Lehre von sogar Landwirtschaft, allen möglichen Sachen, aber sie beschäftigen sich mit Wissen, mit weltlichem Wissen, auch mit Vedas. Und bis heute, wenn man in Indien lebt, wird man erstaunt, dass die meisten, die sich mit Wissen beschäftigen, sind Brahmanas, weil es Gewohnheit wird, indem man immer auch in Indien, wenn man, es gibt Brahmanas, die auf der Eisenbahn arbeiten, zum Beispiel der Direktor von der Universität, wo ich studierte, der war zeitlang ein Eisenbahnarbeiter. Und weil er musste seine Familie ernähren, aber weil er auf Eisenbahn diese schwere Arbeit machte, er hat Bücher studiert. Dann ein anderer Brahman sieht ihn und fragt ihn, du bist doch Brahmane, ich unterstütze dich, gehe studieren, dann brauchst du nicht so viel Zeit vergeuden. So hat er dann durch Unterstützung, dann hat er studiert, weil er schon diese Sehnen nach Wissen hat. Das ist Zeichen von Brahmanen, sie haben Sehnen nach Wissen. Und die meisten dann ernähren sich durch Wissen, aber es muss nicht so sein. Es kann weltliches und spirituelles Wissen sein, beides. Bitte? Es ist weltliches und spirituelles Wissen, beides. Ja. Ja, es ist so. Heutzutage die meisten, Indien ist sehr berühmt für die Ingenieure und so. Die meisten sind von Brahmane-Familien. Sehr wenig Ausnahmen. Indem sie sich für Generationen mit Wissen beschäftigt haben. Wenn sie statt Vedas dann Wissenschaften studieren, dann sind sie sehr gut. So wie die Juden in Europa, indem sie für Generationen Bibel studiert haben, wenn sie dann Wissenschaften studieren, dann sind sie meistens sehr gut auch. Sankha Brahmana. Da er ist ein Mahabrahmana, sehr reich, sehr reiche Familie. Dann, was macht er? Er gibt alles. Er hat, wenn ich mich gut erinnere, 80 Millionen hat er. 80 Millionen, alles gibt er. Er baut Dhanasala, die Spendenhallen an den vier Toren von Banaras, auch in Mitte, auch vor seinem Haus, und gibt besonders denen, die würdig sind. Und wenn er alles gegeben hat, und dann er entscheidet sich, er geht nach Suvarnabhumi, das goldene Land, was heutzutage, die glauben, in Burma ist die goldene Land von damals. In goldene Land, er will gehen, damit er als Händler große Vermögen macht, damit er weitergeben kann. Und weil er besonders die spirituellen Leute unterstützt, ein Pacheka-Buddha erfährt, den er auch hilft und immer Dana gibt. Er erfährt, dass der gute Brahmana Sankha, er will nach Ausland gehen. Dann der Pacheka Buddha mit seinen übernatürlichen Kräften, er untersucht Zukunft und sieht, fragt er sich, wird er auf dem Wege Hindernisse haben oder nicht. Dann er sieht, ah ja, diese gute Sankha Brahmana wird auf dem Wege große Hindernisse haben. Jetzt, ich muss mich bemühen, dass er diese Hindernisse überwindet. Dann er geht zu ihm und bittet ihn um seine Sandalen und Sonnenschirm. Dann er gibt ihm Sandalen und Sonnenschirm. Dadurch dann bekommt er großes Verdienst, denn ihn schützt die Gottheiten, dann schützen ihn, dass er nicht um Leben kommt. Und was passiert? Natürlich, er geht auf Schiff und wenn er auf offenen See ist, kommt natürlich Sturm. Und in Mitte, in endlosen Ozean, er ist verloren. Aber indem er so starke Wille hat und so große Sila hat, dann er schwimmt und schwimmt und schwimmt und betet, dass er alle Hindernisse überwindet. 7 Tage der gute Sankha schwimmt. 7 Tage schwimmt er. Weltmeister. Und dann die Devatas kommen ihn zu schützen, bringen ihn Essen, aber er wird nicht essen, weil es Uposatha Tag ist. Ja, das ist gar nicht leicht. Dann die Devatas sind so beeindruckt, dass was passiert? Sie retten ihn, machen für ihn ein Schiff, das ihn wieder zurück nach Banaras bringt, und sie geben ihm Kama Denu. Wissen Sie, was Kama Denu ist? Das ist schon vedische Vorstellung. Eine Kuh, das alles gibt, was man sich wünscht. Das heißt, was er sich wünscht, Billion kann er melken, wenn er will. Dann Billionen kommen. Ein indischer Goldesel. Goldesel? Nein, das ist, heißt die Kuh, die alle Wünsche erfüllt. In Indien gibt es auch Baum, die alle Wünsche erfüllt. Bei Bosch gibt es die Vogel, Paradiesvogel fallen im Mund, wenn man sich wünscht. Im Tschechisch gibt es ein Lied, sehr schönes Lied über das, dass man in den Kneipen singt. Nach dem Ozean von Bier gibt es ein Land, wo aber es alles gibt, was man sich wünscht. Wenn man wünscht, Gulasch gleich fällt, Knödel gleich. wenn diese gebratene Ente fällt vom Himmel, das ist das Paradies von den Kneipevögeln. Gibt es sowas in Deutschland? Wahrscheinlich gibt es. Ja, prima. Na, wo sind wir bei dem Brahmanen Sankha? Der Brahman Sankha indem er sich an diese Natur von Wahrheit angepasst hat, dass alles gibt und nichts nimmt, dann er bekommt alles. Erst in weltlichen Sinne, dann natürlich auch später Bodhisattva bekommt alles auch in überweltliche Sinne, er wird der voll erleuchtete oder voll erwachte Buddha mit Allwissen. Wenn je mehr man sich wünscht, desto mehr man bekommt. Das ist die Weisheit hinter dieser Sache. Wenn man sich wenig wünscht, bekommt man wenig. Wenn man sich viel wünscht, bekommt man viel. Aber Voraussetzung ist, dass man Weisheit und Nekama und Panya haben muss. Sonst nicht. Sonst bekommt man nur Ärger. Wie wird das illustriert? Sollen wir noch eine schöne Geschichte erzählen? Ah ja, zum Beispiel Akiti Brahmana, das wird auch erwähnt in Charyapitaka aus. Beste Beispiel für Dana Parami. Akite Brahmana, genauso wie Sanha, ist große Brahmana, er gibt alles. Und indem er alles gibt, dann er auch zieht in Hauslosigkeit. Das ist eine natürliche Folge, indem man alles gibt. Und er zieht in den Jatakas gibt es viele Geschichten, wo der Buddha wurde schon Weltherrscher, aber er gibt alles wie ein Stroh und geht in Hauslosigkeit. Indem er so macht, dann nimmt er das ganze Reich, sein ganzes Reich mit. Alle dann Ministern und alle seine Leute werden dann auch die Asketen. Indem er Buddha so früher geübt, so dann konnte er auch in seinem letzten Leben, wenn er zurück zu seinem Reich gekommen ist, dann alle Verwandten sind dann Bhikkhus, werden dann Bhikkhus. Warum konnte es passieren? Weil er hat schon so früher gemacht. Das ist die Lehre von Jatakas. Muss man verstehen. Sonst, wie ist das möglich? Dann, indem diese Akiti, ich erzähle in Kurzen, in diese Akiti Brahmana solche große Tugend hat. Wenn man große Tugend hat, die man wird immer in die Getter werden immer achtsam und werden immer sich in der Nähe sein. Wenn man nicht große Tugend hat, dann wird es eben nicht passieren. Dann, indem er so große Tugend hat, natürlich Sitz von dem Sakka wird heiß und er besucht ihn. Er besucht ihn in seine Einsiedlerei. Er wird ihn testen, ist das wirklich? Natürlich, wenn es nur mit die Getter, das ist sehr wichtig zu verstehen, diese Lehre im Buddhismus. Die Getter haben ihre Beschränkungen, die sind noch nicht, obwohl einige Sakkas, einige Getter sind schon Sotapanna. Die meisten Getter sind noch Putujana, die haben diese verschiedene Unreinheiten des Geistes. Besonders, sie haben Eifersucht. Und Abhimana. Abhimana heißt Stolz. Wenn man Stolz hat, meistens ist es auch mit Eifersucht verbunden. Und wenn sie noch Putujana sind, dann, wenn jemand echte Tugend hat, die sie kennen, indem sie in Sphäre von Tugend geboren sind, in Himmel geboren sind, dann kennen sie sehr gut, dann sie haben noch nicht überwinden, indem sie noch Putujana sind, Angst von Tod und Angst von Vergänglichkeit, so viele Geschichten, nicht nur in Jatakas, auch in Suttas. Die Getter haben immer noch auch Angst von Tod, indem sie das Wahre nicht durchgeblickt haben. Dann, wenn der Sitz heiß wird, dann sie können denken, der wird mich versetzen und auf meinem Sitz sitzen, dann ich muss ihn testen. Was ist seine Motivation? Wird er mich versetzen oder hat er andere Absicht? Andere Absicht? Dann er natürlich wird den Akiti Brahmana testen und wenn er sammelt mit Mühe sein Mahl, seine Blätter und Waldfrüchte, er nimmt das immer weg. Dann aber der Akiti Brahmana nimmt das ruhig, er wird sich nicht ärgern und er isst nicht, es macht ihm nichts, dass er sein Essen verliert. Dann der Sakka ist sehr beeindruckt und er kommt zu ihm und fragt ihn, gute Brahmane, wozu machst du das? Dann, er will wissen, macht es ihn zu versetzen oder er macht das für einen anderen Zweck. Dann er sagt, alles, was ich mache, alle Dana, was ich gegeben habe, auch das, was du genommen hast, alles, ich mache nur, damit ich Allwissen erreiche. Dann der gute Sakka wird sehr beeindruckt und er gibt ihm Vardhan. Das ist sehr wichtig, wenn jemand indische Kultur studiert. der war dann, wie sagt man auch, segnen? Segnen in dem Sinne, dass er seine Wünsche erfüllt, wie sagt man? Die Götter haben Möglichkeit, auch die Könige, wenn jemand Ramayana oder Mahabharata studiert hat, alles geschieht, verschieden so viele Geschichten durch diese Vardan. Man gibt Segnen, indem man sich verpflichtet, den Wunsch zu erfüllen, der jemand sich, das ist auch in Ramayana kommt, die Mutter von Bharata wünscht sich, dass der Bharata, nicht Rama, der König-Nachfolger von Dasharatha wird. Deswegen der Rama geht in Wald. Aber der Bharata ist natürlich gut, dann er herrscht im Namen von Rama. Er will nicht nehmen Königreich. So wie König auch, er hat Möglichkeit, die Wünsche geben, Vardan segnen, dass was man sich wünscht, er wird erfüllen. Der Saka auch hat diese Möglichkeit. Dann er sagt ihm, gute Akiti, wünschst du dir drei Sachen, die erfülle ich dir. Was du dir immer wünschst, wenn du der universale Monarch sein möchtest, mache ich das für dich, kein Problem. Dann, was wünscht er sich, der Akiti Brahmana? Drei Wünsche. Erster Wunsch, ich möchte von meinen Begierden vollkommen loswerden. Und dann Saka ist sehr beeindruckt. Was zweiter Wunsch wünschst du dir? Er denkt, ich wünsche mir, dass ich mit Weisen, nicht mit Dummen immer verkehre, damit ich zu perfekter Weisheit komme. Okay, das gibt ihm auch dieser Wunsch. Möchtest du das haben? Und dann dritter Wunsch, was ist dritter Wunsch? Liebe Saka, verschwinde. Dann ist er am meisten beeindruckt und wird und kommt nie wieder. Dann, der Saka hat eine feste Überzeugung, feste Glaube an ihn. Dann, kein Wunder, dass wenn er als Gotama kommt, er wird bekehrt und wird zu der Panne dann. Okay, so ist in den Jataka-Geschichten Dana, der Bodhisattva, immer gibt Dana, indem er alle Hindernisse zu Dana, was sind auch Hindernisse zu Begierlosigkeit, beseitigen möchte. Und die Hindernisse zu Begierdelosigkeit oder zu Dana sind welche? Dann, wann man hat Möglichkeit zu geben, aber man gibt nicht. Das ist erste Hindernis. Man hat Möglichkeit, was Erhabenes zu geben, aber man gibt Niedriges. dann man hängt an den Sachen, die man gibt, und man bereut, nachdem man gegeben hat. Schwer zu beseitigen, diese Hindernisse. Das ist sehr schwer zu beseitigen. Wenn man sie beseitigt hat, kann man sie anpassen an die wahre Natur der Dinge, in der alles gegeben wird. Und damit wir noch illustrieren, eine letzte schöne Geschichte. Es gibt so viele gute Geschichten über Dana. Der Bodhisattva hat auch, gestern haben wir erklärt, es gibt drei Sorten von Dana, die alle Aspekte von Dana enthalten. Was haben wir gesagt? Vastudana, geben von Sachen, geben von was gehört uns, das ist unsere Sachen und unser Körper, innere Sache und äußere Sache. Dann geben von Furchtlosigkeit und geben von Dhamma. Alle diese hat der Buddha sich bemüht, zur Perfektion zu üben. Das sind auch in unzähligen Jatakas, wird erklärt, immer bemüht sich, die drei zu geben, bis sie zusammenschmelzen auch. Das macht er auch als Tier, das macht er auch als Mensch. Als Tier sehr viele berühmte Jatakas, die erklären, wie er als Tier sich geopfert hat und auch wenn der Empfänger war niemand andere als sein Hauptfeind, der Devadatta selbst, der ihn mehrmals getötet hat in früheren Leben, schon als Kind, in Dhammapala Jataka und so weiter, schon als Kind tätet der Devadatta Bodhisattva. Dann in anderen Jatakas wie Kantivadi, Jataka und so weiter, dann er immer tätet ihn, wenn er Möglichkeit hat. Und auch als Elefant, er tätet ihn, sehr berühmte Geschichte, dass er, der Buddha wurde weißer Elefant mit 6 Zähnen, sehr berühmte Geschichte, die sieht man auf den Bildern auch. Dann der Devadatta nimmt seine Zähne, er selbst öffnet seinen Mund und mit schrecklichem Schmerz lässt ihm das abhauen. Und auch, was wichtig ist, diese Dana was wir nächste Parami ist Sila, und wir haben gesagt, Sila, Wesen von Sila ist, dass jemand, der alles gibt, lernt, alles zu geben, hält an die moralischen Prinzipien. Das ist dann Sila, im Sinne, dass er wird sich nie ärgern, auch wenn in extremen Zuständen von Leiden, in dem er alles gibt, er wird sich nicht wehren. Das ist höchste Sila. Wir werden darüber dann morgen sprechen, jetzt nochmal zu Dana. Dann nehmen wir zum Beispiel wir haben als Brahmana, dann vielleicht nehmen wir nicht Brahmana, jetzt als Tier. Der Bodhisattva war, welche Jataka ist gut als Tier? Zum Beispiel Ruru Jataka. Der Bodhisattva war ein, immer wenn Bodhisattva Tier ist, er bemüht sich, sein Volk, seine Gattung zu schützen. Was immer es kostet, mit eigenem Leben zu schützen. Das macht er in unzähligen Leben, dass er durch sein Leib seine Gattung schützt. Und dann, indem er das macht, dann bekommt er immer, dann überwindet er immer die verschiedenen Hindernisse. Zum Beispiel in Nigrodha Jataka, der Bodhisattva wird ein Reh, der König von den Rehren. Und indem der König von diesem Land, von Banare sagen wir, sehr liebt Jagd, und er jagt überall in den Wäldern und in den Feldern, jagt die Rehe, die Gazellen. Dann die Einwohner, dann wünschen, dass damit die Ernte nicht kaputt geht, dass sie bauen ein Park, Jagdpark, so wie auf dem Prager Burg, hinter der Burg war ein großer Jagdpark, wo die Könige haben immer gejagt. So wünschen sie sich die Einwohner auch. Dann wird der König nicht mehr und seine Leute nicht mehr die Ernte kaputt machen. Dann die Einwohner, dann machen so, dass sie die Gazellen und die Rehe in den Park treiben. Und dann der König kann entweder jagen oder zu ihm, indem er diese Fleisch von Rehe besonders liebt, sie liefern, die Rehe sind beherrscht von zwei Königen, die sich dann arrangieren miteinander, dass zwei Gruppen von Re, entweder diese oder diese, dann übergeben dem König ein Re jeden Tag zum Essen, wenn er nicht jagen geht. Dann einmal losfällt auf eine schwängere Reh, die geht dann zu dem anderen König und sagt, ich bin schwanger. Dann der sagt, was habe ich damit zu tun? Gehe gleich, das war niemand andere als Devadatta. Dann kommt sie zu dem anderen König und dann der, natürlich der Bodhisattva gleich sagt, mach dir, liebe Mutter, keine Sorgen. Ich gehe zu dem König und opfere mich. Dann, was passiert? Natürlich, der König ist niemand andere als Ananda. Er ist sehr beeindruckt, dass er geht fürchtlos, mit Fürchtlosigkeit er geht und damit Dana, jetzt kommen wir auch zu andere Sache, die wir erklären müssen in Bezug zu Dana. Dana wird erfolgreich als Vollkommenheit, indem es mit wird es zu großen Verdienst führen können, indem es mit, es sind im Buddhismus vier Samgrahavastu, kennen Sie? Samgrahavastu, wenn man ein Buddha sein möchte, er muss wissen, wie man die Wesen zusammen macht. So, wenn der Buddha wenn der Bodhisattva in Hauslosigkeit zieht, dann alle Wesen können mit ihm zusammenziehen. Warum? Weil er diese vier Sachen gibt, die die Wesen zusammen machen und die die Wesen die führen dazu, dass man großen Einfluss über die Wesen hat. Was sind diese vier Sachen? Erste ist Dana und damit Dana größte Verdienst bringt. Es muss verbunden sein mit Priyavacha, mit liebevolle Sprache, kann man sagen? Ist es, ja? Liebevolle Sprache, Priyavacha. Mit Samatha, mit Nicht-Unterscheidung, was mir angenehm ist oder nicht angenehm ist, sondern gleichwertig verstehen, nicht entscheiden zu geben nach dem, was mir Spaß macht, sondern entscheiden mit Gleichwert, ja, kann man sagen? Gleichmut, nicht anhängen an das, was angenehm ist und nicht sich abwehren an das, Bedingungslosigkeit, ja, das ist gut. Alles gleich. Und Hitacharya, das haben wir schon erklärt, man muss sich bemühen, nicht für eigene Vorteil, sondern für Vorteil der Welt. wenn man dann Dana mit diesen drei anderen zusammen übt, dann wird man imstande sein, unzählige Wesen zur Wahrheit zu bekehren. Das eben hat der Buddha gemacht. Indem er Dana zusammen mit liebevollen Wörtern, mit Gleichwertigkeit, Bedingungslosigkeit und mit immer mit dem Ziel, Wohl für die Welt zu erreichen, für das Gesamte zu erreichen, ohne Rücksicht auf eigene Interesse. In dem hat er dann, war er allmählich imstande, so viele Wesen zu bekehren. Dann der gute Bodhisattva als Re spricht dann schöne Worte zu dem König, der so beeindruckt ist, dass über seine Furchtlosigkeit er dann sagt ihm, na los, dann täten sie mich, ich bin gekommen, dann natürlich, er kann ihn nicht täten. Dann er belehrt ihn über Dhamma und der König will dann Abhaya geben zu allen Reh und auf Verzehren von Fleisch. Verzichten. Und lässt alle Tiere frei in seinem Park, dass sie leben ohne Sorgen und ohne Angst. Das ist dann die Dana von Furchtlosigkeit, die dann kommt auch zusammen mit Dana, Dhamma Dana, indem er ihn die das Heilsame und das Unheilsame kundigt. Und ihn belehrt über die Gesetze von Karma. Danke. Was war diese Rolle von Devadatta mit dem Buddha? Was hat das für Bedeutung, das Thema? Das ist natürlich ein sehr interessantes Thema. In unzähligen Jatakas taucht dieser Devadatta. Indem er, was ist die Lehre von Jatakas? Das alles ist Gesetz von Ursache und Wirkung. Dass jetzt in diesem Leben der Devadatta versucht, so dem Buddha so zu schaden, das ist eben, indem er das schon unzählige Leben schon gemacht hat. Sonst wie wird er sich solche Mühe geben? Aber der Devadatta, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist genauso wie Ajatasattu. Ajatasattu hat seinen Vater getötet unter entsetzlichen Bedingungen. Genauso Vidadabha, der Prinz von Kosala, hat auch seinen Vater getötet. Damals waren sehr grausame Zeiten von der Zeit, in der Zeit von Buddha. Aber der Buddha, in dem er solche Intelligenz hat und solche endlose Mitleid hat, er sieht auch nicht nur diese Übel von Devadatta, aber er sieht auch, dass der Devadatta ist, hat große Intelligenz. Er benutzt diese Intelligenz, um den anderen zu schaden. Aber die gleiche Intelligenz, wenn es zu Wohl angewendet ist, dann der Devadatta ist fähig, auch viele, viele Wesen zu helfen. Das ist dieser Paradox von Intellekt. Das kommt dann in Spiel, in tieferen Verständnis. Derjenige, der nicht entwickelte Intellekt hat, er kann nicht viel heilsam machen, aber er kann auch nicht viel unheilsam machen. Nur derjenige, der sehr entwickelte Intellekt hat, er kann viel heilsam und auch viel unheilsam machen. Das haben wir auch besonders in der modernen Geschichte sehr deutlich erleben können, indem jemand Intelligenz hat, er kann unzähligen Menschen schaden, aber wenn er diese Intelligenz zwecks heilsam anwendet, er kann auch unzähligen Wesen helfen. Und das sieht der Buddha sehr klar. Deswegen auch er sagt nie, er zeigt nie Hass oder er zeigt nie Aufregung, wenn Devadatta in verschiedenen Formen ihn schadet. Aber er lernt, indem er erfährt dieses Leiden, er lernt die Toleranz bis zu Ende. Und indem er das macht, er ist dann im letzten Ende auch fähig zu konvertieren, die Schlimmsten. Die Schlimmsten sind sehr intelligent. So wie Angulimala, der hat eigentlich, Angulimala ist ein sehr besonders intelligenter Mensch. Und deswegen, er kann so viele Menschen schaden und so viel Unheil machen, aber wenn er dann bekehrt wird, er kann auch so vielen Menschen Schutz geben. Bis heute, man in Sri Lanka, Burma wiederholt immer diese Angulimala Mantra, um Schutz den Wesen, zu besonders den Muttern, die in Leib schwanger sind. Wenn man Kraft hat, an einen sehr üblen Mensch zu bekehren, dann diese das heißt, dass man hat auch Kraft, unzähligen Wesen zu Heil zu bringen. Wenn man nicht diese Kraft hat, sich von den undenkbaren Übel sich nicht zu schützen. Man wird auch nicht Kraft haben, unzählige Wesen zu Heil zu bringen. Das ist dieser Paradox von Devadatta. Dann Devadatta sozusagen muss da sein, damit ein ein Wesen zu perfekte Heil kommt, kann man sagen? Zur Perfektion. Zur Perfektion in Heilsamen kommt. Dann der Widerstand wird auch dann maximal. Indem man maximale Übel konfrontieren kann, wird man auch maximale Wohl üben können, kann man sagen? Ausüben. Ausüben können. Das ist sehr wichtiger Faktor und Weisheit in den Jatakas. Maximale Herausforderung, maximales Wachstum. Maximale Herausforderung, maximale Wachstum. Der zum Beispiel, als der Bodhisattva Dhammapala war, der kleine Prinz Dhammapala, der Devadatta, sein Vater, größere Übel kann man sich nicht mehr vorstellen. Ein eigener Vater, der Dhammapala war Prinz. Nach seinem Geburt, 6 Monate alt war er, und sein Vater hat gesehen, wie er spielt mit der Mutter, und die Mutter, als sie, weil sie war so verliebt in sein Kind, sie hat nicht den König respektiert. Dann was macht der König, was macht der Devadatta? Er gleich ruft seine Leute und bringen sie mir das Kind hierher. Dann er ruft seinen Henker und dann, was soll ich tun? Da seine Hände abhauen. Dann das alles sieht sich die Mutter an. Dann seine Füße abhauen. Er ist noch nicht die Mutter. Die Mutter natürlich weint und sagt, nein, bitte, töten Sie mich, nicht das Kind. Er sagt, Kopf abhauen, und noch nicht zufrieden, dieser Körper, das bleibt mit dem Schwert in kleine Stücke. Dann mehrere Übel, man kann sich nicht mehr vorstellen. Aber was da passiert, was das sehr interessant an dieser Geschichte, der Dhammapala, wenn die Hände ihm abgeschnitten werden, natürlich die religiöse Literatur immer lehrt mit Übertreibung. Wenn er das in diesem Tat, als er von dem Vater getötet wird, er weint nicht, er wehrt sich nicht und er hat nur Mitleid. Mit selber Mitleid zusammen mit Gleichmut. Das wird dann in Pali Jataka wird es nicht so geschrieben, aber im Pragya Paramita Sutras, wo diese Jataka aufgegeben ist, wird geschrieben, dass der kleine Dhammapala 6 Monate alt sieht mit dem gleichen Auge den Vater, der ihn in kleine Stücke zertritt, und die weinende Mutter, die sich für ihn offen möchte. Er sieht mit gleichem Mitleid und mit gleicher Gleichmut. Wenn man sowas machen kann, ist man Buddha. Also natürlich, diese Jatakas sind da, damit sie gewisse Prinzipien uns lernen, lehren. Ob man das glaubt oder nicht, das ist, ob das geschehen ist oder nicht, das ist das Ideal von Sieg von dem Heilsamen über das Schlimmste Unheilsame, das man sich vorstellen kann. Schlimmere Unheilsame kann man sich nicht mehr vorstellen. Dann, wenn man solche Liebe und Mitleid und Gleichmut lernen kann, dann auch teilweise, das ist dann das Höchste. Das ist die Lehre von Jatakas. Man soll sich, wenn man sich um das Höchste bemüht, man nähert sich dem Höchsten. Und das ist das Höchste. Wir haben schon erklärt, dass ein wird Bodhisattva, indem man diese Abhinihara hat, diesen Entschluss, sich immer dem Höchsten zu nähern. Nähern. Nähern. Nähern. Das ist das Wesen von dem Weg von Bodhisattva. Diese diese Entschluss, dass sich nicht brechen lässt, obwohl große Hindernisse kommen, dass man sich immer zu dem Höchsten nähert. Und Höchste in Dana Parami, wir müssen einmal auch Schluss machen mit Dana, sonst so viele Geschichten über Dana. Höchste in Dana Parami ist eben das, dass man alles, was man hat, eigene Körper, Furchtlosigkeit und Dharma zum Wohl der Welt, immer bereit ist, ohne Hindernisse oder mit Beseitigung von den Hindernissen zu geben. Das ist dann Perfektion in Dana Parami. Die übt man dann Schritt nach Schritt. Wie diese Visaiha Brahmana, noch letzte Geschichte. Visaiha Brahmana, hat große Erbe, wieder sehr reich. Ich weiß nicht, wie viele Millionen, 80 Millionen sind das. Das ist immer eine gute Nummer in Jataka. Die Jatakas mögen immer runde Nummer. 80 Millionen. Er gibt Schritt nach Schritt, langsam. So der Saka natürlich wird sehr beeindruckt, sein Sitz wird wieder heiß. Dann was macht er? Er kommt zu ihm und er stellt sein Vermögen, damit er nicht geben kann. Vielleicht wird er das machen, damit er mich versetzt. Ne? Dann er stellt das. Und eine Seite ist er besorgt, auf andere Seite wird er ihn testen. Dann der gute Visaya Brahmana hat jetzt nichts. Dann was macht er? Er, damit er am Leben bleibt, er schneidet Gras für die Kühe und verkauft das. Dann kann er sich, er kann verdienen nur ein Massaker, kleine Minze. Und er entscheidet sich, dass er davon die Hälfte gibt, immer für diejenigen, die es mehr nötigen als er, und die Hälfte behält er für sich selbst. Aber jetzt, wenn er gibt die Hälfte, andere Bettler kommen auch, dann er kann nicht natürlich versagen, verweigern. Dann er gibt alles und bleibt hungrig 6 Tage. Dann der gute Saka kann das nicht mehr anhören. Er kommt zu ihm und natürlich gibt ihm alles zurück und viel mehr. Und indem er natürlich diese Leiden erfahren hat, dann sein Geist wendet sich an Hauslosigkeit. Wenn man versteht Leiden, wird man Geist ändert sich und man sehnt sich nach Hauslosigkeit. Das ist dann, nur dann kann man konsequent lernen, alles geben. Was wir noch vielleicht erwähnen, morgen spreche ich nicht mehr über Dana, dass die Dana, man sollte auch verstehen, so wird besonders betont in Theravada, in Charyapitaka, das sich mehr als die Suttas Agamas basiert, in Erklärung von die Paramis. Diese Dana Parami wird nur erfolgreich sein können zu Vollkommenheit werden, wenn es mit diesen 4 Adhidhanas zusammengebracht wird. Wir haben schon gelernt, welche sind die 4 Adhidhanas, die 4 Entschlüsse. Satcha Adhidhana, die Entschluss zur Wahrheit. Wie übt sich der Bodhisattva in Dana mit Entschluss für Wahrheit, indem er sich auch in den Geliebten übt, der er genommen hat, dass diese Dana ist, damit er nicht nur seine Unreinheiten des Geistes beseitigt, sondern die Unreinheiten von allen Wesen, damit er nicht nur sich selbst von diesem Ufer, von Leiden zu dem anderen Ufer, zu Nirvana bringt, sondern alle Wesen mitbringt. Das ist dann Praxis von Dana in Zusammenhang mit Satya Adhitana, mit Entschluss, immer wahr zu sein. Wahr zu sein hier ist besonders wahr zu sein zu seinen Geliebten, auch was immer es kosten mag, die zu Allwissen zu kommen. Jeher, das ist dann Philosophie von Jatakas, jeher Ideal, desto mehr man dann Gutes bewirken kann. Ja, kann man so sagen? Das ist die Philosophie von Jatakas. Und diese Philosophie natürlich hat sehr gute Gründe, psychologische und philosophische. Dann Satchaparami, Chagaparami, Chaga Adhitana, wenn man Dana mit, nur wenn man Dana mit dem Entschluss vier, wie haben wir Chaga? Entsagung. Loslassen. Nur wenn man Dana mit dem Entschluss zu loslassen übt, wird man dann imstande sein, es zu Perfektion zu bringen. Wenn man übt Dana mit dass man in Gesellschaft Ansehen bekommen möchte, dass man hohe Ansehen dann dadurch bekommt, dass man gute Taten tut, dann wird es nie wird es nicht große Früchte bringen können. Also diese Perspektive ist sehr wichtig. Dann diese mit Entschluss zu Upasama. Ich übe diese Dana damit, ich und alle Wesen zu Nirvana kommen, oder? So kann man sagen. Und natürlich dann Panya Adhitana, Weisheit. Und das haben wir schon erklärt. Die höchste Weisheit ist, dass der Empfänger, der Geber und das Ding, das man gibt, kein Substanz ist, nichts Substanzielles ist. Deswegen kann man lernen, loslassen. Und perfekte Beruhigung. Beruhigung, das ist Upasama. Wir haben schon die Zeit überschritten. Dann morgen kommen wir zu Sila und wir haben schon gesagt, was ist Zusammenhang zwischen Dana und Sila. Die Sila kommt zur Perfektion in einem der sich übt in Loslassen. Was Dana ist. Nur wenn man sich übt in Dana, kann Sila zu Reife kommen. Was ist die Weisheit da? Sehr wichtig zu verstehen. Durch Sila, durch Dana wird man imstande sein, Begierde zu vermindern und zu beseitigen. Durch Sila wird man dann imstande sein, Resistenz, was Wesen von Hass oder Ablenkung, Abneigung ist, zu hindern und zu beseitigen. Und Hass hat Wurzel in Begierden. Ohne Begierden kein Hass. Also dann Sila ist natürliche Folge von Dana, indem man die Begierde, was besonders wichtig in unserer Zeit ist, indem man die Begierde mindert, vermindert, nur dann wird man imstande sein, auch größte Übel, das existiert, dieser Hass und Abneigung und Ärger zu mindern. Das ist deswegen diese Folge. Aber wir sprechen darüber morgen. Jetzt Pause.